David versammelte nochmals alle Auserlesenen in Israel, 30.000. Dann machte sich David mit allen den Leuten, die er bei sich hatte, auf den Weg nach Baal in Juda, um von dort aus die Gotteslade hinaufzubringen, die nach dem Namen Jahwes der Herrscharen genannt ist, der über den Cheruben thront. Sie luden aber die Gotteslade auf einen neuen Wagen und brachten sie aus dem Hause Abinadabs, das auf dem Hügel stand, hinweg, und zwar leiteten die Söhne Abinadabs, Ussa und Ahio, den Wagen. Ussa ging zur Seite der Gotteslade, während Ahio vor der Lade herschritt. Aber David und das ganze Haus Israel tanzten vor Jahwe her mit aller Macht und unter Gesängen, mit Zithern, Harfen, Pauken, Schellen und Zimbeln. Als sie nun zur Tenne von Kidon gekommen waren, griff Ussa mit der Hand nach der Gotteslade und hielt sie fest, weil die Rinder durchgingen. Da loderte Jahwes Zorn auf gegen Ussa, und Gott schlug ihn dort, weil er mit der Hand nach der Lade gegriffen hatte, so dass er eben da, neben der Gotteslade, starb. Aber David geriet in Unwillen, weil Jahwe an Ussa einen Riss gerissen hatte, und man nannte jene Örtlichkeit Peres Ussa, bis auf den heutigen Tag. Und David geriet jenes Tags in Furcht vor Jahwe, so dass er rief, wie kann da die Lade Jahwes zu mir gelangen? So hatte David keine Lust, die Lade Jahwes zu sich in die Stadt Davids hinaufzunehmen, sondern David ließ sie beiseite führen nach dem Haus Obed-Edoms aus Gat. Und die Lade Jahwes blieb 3 Monate im Haus Obed-Edoms aus Gat, aber Jahwe segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als man nun dem Könige David meldete, Jahwe hat Obed-Edoms Haus und sein ganzes Besitztum um der Gotteslade willen gesegnet, machte sich David auf den Weg und holte die Gotteslade feierlich aus Obed-Edoms Hause nach der Stadt Davids und opferte dabei, nachdem die Träger der Lade Jahwes 6 Schritte gegangen waren, ein Rind und ein Mastkalb. Auch tanzte David mit aller Macht vor Jahwe her, wobei David mit einem linnenen Schulterkleid umgürtet war. Und David und das ganze Haus Israel führten die Lade Jahwes unter Jubel und lautem Posaunenschall hinauf. Während nun die Lade Jahwes in die Stadt Davids eingezogen war, hatte Sauls Tochter Michal durchs Fenster gesehen. Und als sie den König David erblickte, wie er vor Jahwe her sprang und tanzte, empfand sie Verachtung für ihn. Nachdem man sodann die Lade Jahwes hineingebracht und sie an ihren Platz in dem Zelte, das David für sie errichtet, gestellt hatte, brachte David vor Jahwe Brandopfer und Heilsopfer dar, und als David mit der Darbringung des Brandopfers und der Heilsopfer zu Ende war, segnete er das Volk im Namen Jahwes der Herrscharen und teilte allem Volke, der ganzen Menge Israels, Männern wie Weibern, jedem einen Brotkuchen, ein Stück Fleisch und einen Traubenkuchen aus. Darauf ging jedermann im Volk heim. Als aber David heimging, um seine Familie zu begrüßen, trat Sauls Tochter Michal David entgegen mit den Worten, wie ehrenvoll hat sich heute der König von Israel benommen, indem er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Untertanen entblößte, wie sich irgendeiner aus dem gemeinen Pöhl entblößt. David erwiderte Michal, vor Jahwe will ich tanzen, der mich vor deinem Vater und seinem ganzen Hause erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk Jahwes, über Israel, zu bestellen, und vor Jahwe will ich spielen und will gering geachtet sein, noch mehr als diesmal, und bescheiden von mir denken, aber bei den Mägden, von denen du sagtest, bei ihnen möchte ich Ehre gewinnen. Aber Michal, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis an ihren Todestag.